Dieser kleine Zornausbruch schien Silver etwas abzukühlen. Vorher hatte er sich beleidigt gestellt, aber jetzt nahm er sich zusammen und sagte, »Das kann ich mir wohl denken. Ich habe nicht darüber zu urteilen, was nach der Meinung solcher Herren wie Sie Schiffsrecht ist oder nicht. Und da ich sehe, dass Sie eine Pfeife rauchen wollen, Captain, so will ich so frei sein, desgleichen zu tun.« Und er stopfte sich eine Pfeife und zündete sie an. So saßen die beiden Männer eine ganze Weile schweigend da und rauchten. Zuweilen sahen sie einander ins Gesicht, zuweilen drückten sie ihren Tabak nieder, zuweilen beugten sie sich vor, um auszuspucken. Es war so gut wie eine Theatervorstellung, ihnen dabei zuzusehen. »Na also«, fing endlich Silver wieder an, »die Sache ist so. Sie geben uns die Karte, damit wir den Schatz kriegen können, und schießen keine armen Matrosen mehr tot und schneiden ihnen nicht mehr die Kehle ab, wenn sie schlafen. Und das ist Ihre Leistung, und dafür stellen wir Ihnen Folgendes zur Wahl. Entweder kommen Sie zu uns an Bord, sobald der Schatz auf dem Schiff ist, und dann gebe ich Ihnen mein Affidavit, auf mein Ehrenwort, Sie irgendwo, wo Sie Lust haben, heil und gesund an Land zu setzen, oder, wenn Ihnen das nicht passt, weil einige von meinen Leuten etwas rau sind und eine alte Rechnung mit Ihnen haben, von wegen früheren Anschnauzens, dann können Sie auch hier bleiben. Wir wollen alle Vorräte mit Ihnen teilen, Mann für Mann. Und ich gebe Ihnen mein Affidavit, wie vorher, das erste Schiff, das ich treffe, anzurufen und hierher zu schicken, um Sie aufzunehmen. Nun, Sie werden zugeben, dass das ein Wort ist. Etwas Besseres können Sie ganz gewiss nicht erwarten. Und ich hoffe, dabei erhob er seine Stimme, dass alle Leute in dem Blockhause hier meine Worte vernehmen, denn was ich einem sage, das gilt für alle. Kapitän Smollett stand auf und klopfte seine Pfeife in seine linke Handfläche aus. »Ist das alles?« fragte er. »Mein allerletztes Wort zum Donner«, antwortete John. »Weisen Sie es zurück, so werden Sie von mir nichts mehr zu sehen kriegen, außer Musketenkugeln.« »Sehr schön«, sagte der Kapitän. »Jetzt sollt ihr hören, was ich euch zu sagen habe. Wenn ihr, einer nach dem anderen, einzeln, unbewaffnet hier heraufkommt, so will ich mich verpflichten, euch alle in Eisen zu legen und euch nach England zu bringen, damit ihr vor den Gerichtshof kommt. Wollt ihr das nicht? Mein Name ist Alexander Smollett. Ich habe hier meines Königs Flagge gehisst und ich will euch alle zum Teufel schicken. Ihr könnt den Schatz nicht finden. Ihr könnt das Schiff nicht segeln. Unter euch ist kein einziger imstande, das Schiff zu führen. Ihr könnt es im Kampf nicht mit uns aufnehmen. Den Grey hier konnten 5 von euch nicht halten. Euer Schiff liegt fest, Meister Silver. Ihr liegt an einer Leeküste und das werdet ihr bald herausfinden. Hier stehe ich und sage euch das. Und dies sind die letzten guten Worte, die ihr von mir kriegt. Denn so wahr ein Gott im Himmel ist, ich will euch eine Kugel in euren Wanst jagen, wenn ich euch noch einmal sehe. Und jetzt marsch, mein Junge. Hinaus hier, bitte. Hand über Hand. Und ein bisschen fix. Silvers Gesicht war zum Malen. Vor Wut quollen ihm die Augen aus dem Kopf. Er klopfte seine Pfeife aus und schrie, »Reichen Sie mir eine Hand, dass ich aufstehen kann!« »Ich denke nicht dran«, antwortete der Kapitän. »Wer will mir aufhelfen?« brüllte er. Doch keiner von uns rührte sich. Die fürchterlichsten Flüche brüllend, kroch Silver über den Sand, bis er an den Vorbau kam und sich an diesem aufrichten konnte. Er stützte sich auf seine Krücke. Dann spie er in die Quelle und rief, »Da! So denk ich von euch. Bevor eine Stunde vorüber ist, will ich euch in eurem Blockhaus ausräuchern. Ja, lacht nur zum Donner, lacht nur. Bevor eine Stunde vorüber ist, werden andere Leute lachen. Dann werden die, die tot sind, die Glücklichen sein.« Und mit einem letzten fürchterlichen Fluch humpelte er davon und schleppte sich durch den Sand den Abhang hinunter. Der Mann mit der weißen Flagge half ihm, nach 4 oder 5 vergeblichen Versuchen, über die Palisade hinüber, und einen Augenblick später waren beide zwischen den Bäumen verschwunden.